Skål, skål. Pablo Jüngling. Skål, skål. Skål, skål. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. Ich fick deine Bitch im Bando. Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. Ich bin mit den Boys im Dopeboy Bando. Mein Whip weiß, Cocaine Lambo. Ich habe in meiner Hand die Bankroll. Kein Taschentuch, wach, ich halt das Tempo. 180 km/h, meine Gamma Ratata. Ich werde gefilmt mit der Kamera, denn ich bin ein großer Star. Ich komm aus den Trenches, halt bei ich Manches Diamonds tanzen. Und der Boy ist high wie die Grand Canyons. Ich habe Bands in den Jeans von Anson. Kauf deiner Bitch, was sie will. Ich bin Fresh, Coke von Lidl, bring ich zum Weinen, Zwiebel. Ich bin Fame wie Meek Mill. Früher hatte ich einen Traum, ich wollte erstmal rausschaffen. Du bist bei den Bitches unerwünscht, so wie Laufmaschen. Hitter, du musst aufpassen, denn es gibt viele Leiter. Ich hab schwarz getötete Fenster drin in meinem Daimler. Ich hab nur laut Pack, kaufe nichts im Outlet. Kaufst du Originalpreis, weil der Boy ein Star bleibt. Ich muss nicht zur Arbeit, ich mache was ich will. Bitch, das ist die Wahrheit, Young Hustensaft ist ill. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. In mine and Bando, then I'm serving you. Whips come convertible, you bitches, they my squirt on you. Ich hab die Racks fam und den Backpack an den Mac-10. Und gib den Stress in den Club, pull ich die Ghetto und es geht bang bang. Baller dem Haus wie Shaq, fuck it and check up and get it right back. Hinter das Studio, mach an den Track, geh auf Tour und come home with a bag. Ist die Pussy fresh, wird die Pussy geleckt. In dem Rich Card, 5 Sterne Bett. Ich hab Swag, ey. Ich hab extra Cash, extra Hoes. Sonnenbrille, Designer Clothes. Pull up in foreign car, meine Bitch sieht aus wie ein Pornostar. Run to the money, I need me a bag. Trap us some Bando und cook it us crack. Why is it no plug, no plug? What you gonna do next? Zuerst kass ich den Check und dann blow ich die Racks. Ich bin ein motherfucking G, Ice on my Rollie. Warum bist du mich am Hayden? You need to know me. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo. Ich fick deine Bitch im Bando. Hab den Sweater an von Kenzo. Cruise durch die Town im Lambo. Und ich hab an meiner Gun Extendo.